Text 16. Sie hören eine Diskussion zum Thema Hochschule und Wirtschaft, Trends und Lösungen. Sie hören das Gespräch zweimal. Ungarische wie ausländische Unternehmen beklagen immer stärker den Mangel an Fachkräften, was wiederum das Wachstum und die Innovationskraft der Wirtschaft hemmt. Über die Situation in Ungarn und die Lösungsansätze der ungarischen Bildungspolitik sprachen wir mit Herrn Dr. Weininger, der als Referent im Ministerium für Kultur und Bildung zuständig ist, für die Ausrichtung der Hochschulausbildung auf die berufliche Praxis hin. Herr Dr. Weininger spricht als Ungarndeutscher perfekt Deutsch und hat sich bereit erklärt, das Interview auf Deutsch zu geben. Herr Dr. Weininger, fördert das heutige ungarische Bildungssystem Innovation? Ungarn ist 2006 zu einem neuen Ausbildungssystem, dem Bologna-System, übergegangen. Dies war eine gute Entscheidung. Dementsprechend gibt es eine dreijährige Bachelor-Grundausbildung, die bestimmte Kompetenzen vermittelt. Die Ausbildung orientiert in erster Linie auf den Arbeitsplatz, soll aber auch die Grundlagen dafür schaffen, anschließend eine Masterausbildung zu absolvieren, die dann eher forschungs- und wissenschaftsorientiertes Wissen vermittelt. Vor der Einführung des Bologna-Systems haben wir Erhebungen zu den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes bzw. der Wirtschaft vorgenommen. Die Antworten waren aber aus mehreren Gründen nicht befriedigend. Die Wirtschaft konnte oft nur schwer sagen, was sie eigentlich benötigt. Ich habe zum Beispiel den Geschäftsführer einer großen internationalen Speditionsfirma gefragt: Was für Logistikfachleute braucht ihr? Welche konkreten technischen Kenntnisse erwartet werden, konnte oft nur schwer definiert werden. Viele Unternehmen sagen, ihnen reiche es aus, wenn jemand eine dreijährige Bachelor-Ausbildung absolviert, zum Beispiel als Geisteswissenschaftler, denn die sprechen gut ein oder zwei Sprachen, während die branchenspezifische Fachausbildung dann ohnehin besser und effektiver im eigenen Hause vermittelt wird. Bei Siemens habe ich oft Beispiele dafür gesehen. Die Firma organisiert ihre eigenen Kurse über ein oder zwei Semester. Danach allerdings sind die Mitarbeiter gut gerüstet, um bei Siemens oder einer anderen Firma zu arbeiten. So geht es vielen Firmen. In zahlreichen deutsch-ungarischen Joint Ventures arbeiten heute Manager, Sachbearbeiter, Büroleiter, die eine dreijährige Ausbildung in deutscher Sprache und Literatur absolviert haben. Woher wissen Sie, welchen Fachkräftebedarf die Wirtschaft in 5 Jahren haben wird? Wir führen gegenwärtig gezielt Erhebungen durch, was für Fachleute die Wirtschaft im Einzelnen benötigt. Vor Jahren hatten wir zum Beispiel zu viele Ärzte. Ungarische Ärzte gingen ins Ausland. Daraufhin haben wir die Zahl der staatlich finanzierten Arztausbildungsplätze verringert. Aber heute besteht de facto wieder ein Ärztemangel, unter anderem durch die Veränderungen im Gesundheitssystem, wie beispielsweise dem System der Bereitschaftsärzte. Wir beginnen nun im Herbst intensive Befragungen und Konsultationen mit der Wirtschaft über deren zukünftigen Bedarf, zuerst mit der chemischen Industrie, anschließend mit den technischen Branchen. Die Frage ist immer, welche Kompetenzen die Wirtschaft voraussichtlich braucht. Exakt vorherzubestimmen, so viele Lehrer, so viele Ärzte und so weiter werden benötigt werden, das wird aber, wie schon in der kommunistischen Planwirtschaft, nicht möglich sein. Ist das heutige System denn überhaupt in der Lage, die Ressourcen entsprechend dem voraussichtlichen Bedarf zu verteilen? In Ungarn wird zentral ein Kontingent festgelegt, wie viele Studienplätze staatlich finanziert werden. Daneben gibt es aber eine große Zahl, fast die Hälfte aller Studenten, die für ihr Studium selbst bezahlen. Innerhalb der derzeit etwa 56.000 staatlich finanzierten Studienplätze können Umschichtungen zwischen den einzelnen Fachrichtungen mit einer gewissen Flexibilität vorgenommen werden. Man muss aber auch sehen, dass es von den Unternehmen keine Garantie dafür gibt, dass die Studenten, die jetzt immatrikuliert werden, später auch alle eingestellt werden. Es wird also nie perfekt funktionieren, dass wir immer exakt so viele Studenten ausbilden, wie zum Abschluss ihres Studiums gebraucht werden. Aber Richtungen und Trends können wir schon bestimmen, wenn auch nicht bei den gebührenpflichtigen Studienplätzen. Wissen die Unternehmen denn Bescheid, was mit dem seit 2006 praktizierten Bologna-System auf sie zukommt? Eine gute und wichtige Frage. In der Tat betrachten wir es derzeit als eine unserer wichtigsten Funktionen, die Wirtschaft, die Arbeitgeber, die Wirtschaftskammern darauf vorzubereiten, wer hier in ein paar Jahren sein Studium abschließen wird, welche Kenntnisse und Kompetenzen er durch das neue Hochschulprogramm erworben hat. Von den rund 50.000 Hochschulabgängern pro Jahr mit Bachelorabschluss wird nur etwa ein Drittel eine Masterausbildung beginnen können. Die anderen müssen auf dem Arbeitsmarkt einen Arbeitsplatz finden. Ob die Wirtschaft einen Bachelor einstellt, der in 3 Jahren einen gewissen Umfang an Wissen erworben hat, wissen wir nicht. Deshalb erläutern wir zurzeit den Firmen, womit sie rechnen können. Sollte man im Hochschulbereich stärker private Modelle und Wettbewerb fördern? Private Einrichtungen, die stark praxisorientiert ausbilden, gibt es bereits viele. Unter dem Aspekt der Innovation darf man aber auch die Spitzenleistung nicht vernachlässigen, zum Beispiel an der Technischen oder der Wirtschaftsuniversität. Einen Wettbewerb zwischen den Universitäten gibt es bereits. Die jungen Leute wählen schließlich selbst aus, an welcher Uni sie sich zuerst bewerben und prüfen dabei in erster Linie, wie anerkannt das Diplom der Uni oder wie praxisorientiert die Ausbildung ist. Neben der Reputation der Uni spielen aber auch andere Faktoren eine gewisse Rolle, wie zum Beispiel Studiengebühren oder geografische und demografische Faktoren. Welche Rolle spielen eigentlich direkte finanzielle Mittel aus der Wirtschaft? Von der Wirtschaft können ganz verschiedene Bereiche unterstützt werden. Eine Professur, Projekte oder Studenten. Eine gute Möglichkeit der Förderung sind Stipendien. Das heißt, eine große Firma sagt, ich stifte 15 Stipendien und ihr bildet Fachleute in diesen oder jenen Fachrichtungen aus. Mit der Lufthansa und mit Airbus bereiten wir gerade ein solches Projekt vor. Wichtig ist dabei nicht in erster Linie das Geld, sondern die Sicherheit, dass damit solche Absolventen ausgebildet werden, die dann in Deutschland, Frankreich oder einer ungarischen Niederlassung eingesetzt werden können. Wie können die Firmen ihre kurzfristigen Engpässe bei Fachkräften lösen? Die wichtigste und meistversprechende Form sind die sogenannten Stellenbörsen, bei denen die Firmen an die Unis gehen, die Studenten über Chancen und Angebote informieren, kurz sich den baldigen Hochschulabgängern als potenzieller Arbeitgeber vorstellen. Zusätzlich wollen wir vom Bildungsministerium aus auch die Karrierezentren an den Hochschulen ausbauen, wo angehende Studenten über ihre zukünftigen Einstellungschancen in der jeweiligen Fachrichtung informiert werden. Kann ein kleines Land wie Ungarn überhaupt eine umfassende und zugleich hochwertige Hochschulausbildung gewährleisten? Und ist ein Aufbau von Elite-Universitäten wie zum Beispiel in Deutschland auch in Ungarn geplant? Ungarn ist etwa so groß wie das deutsche Bundesland Baden-Württemberg. Im Verhältnis dazu sind die 72 Hochschuleinrichtungen, die wir in Ungarn haben, sehr viel. Derzeit gibt es rund 420.000 Studenten. Das sind etwa 40% aller 18- bis 24-Jährigen in Ungarn. Das ist ein sehr hoher Prozentsatz, denn schließlich wollen wir keine arbeitslosen Diplomanden ausbilden. Zum anderen muss die Qualität der Ausbildung erhöht werden, damit wir mithalten können mit Oxford, Hamburg, München oder Cambridge. Eine Elite-Ausbildung ist darum notwendig und wir denken darüber nach, sogenannte Forschungsuniversitäten einzurichten, auch mit gewissen materiellen Zuwendungen aus dem Nationalen Fonds für Forschung und Innovation. Den Status einer Forschungsuni würden vor allem solche Universitäten erhalten, die tatsächlich forschen und gute Beziehungen zur Wirtschaft unterhalten. Dafür kommen zurzeit wohl nur 4 bis 5 Unis in Ungarn in Frage. Wir vom Ministerium wiederum würden auf eine entsprechende Qualitätssicherung achten. Herr Dr. Weininger, haben Sie vielen Dank für das ausführliche Gespräch.